Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Matthias Probst Podcasts. Ich bin euer Host Matthias Probst und den Podcast findet ihr auf probst95.wordpress.com. Nur mal zu meiner Person, ihr kennt mich vielleicht von meinem hier privaten Blog oder auch von der SC Zwiesel Fankurve oder eben auch vom Bildschirmflimmern Blog. Ebenso bin ich auch auf den sozialen Netzwerken unter anderem Facebook und Twitter unterwegs. Beides @probst95. Und ja, ihr fragt euch bestimmt, was mache ich hier? Ja, ich biete jetzt auch einen Blog, also neben dem Blog einen Podcast an. Ich nenne das Ganze Blogcast. Sprich, es gibt einen Blog zum Lesen und einen Podcast zum Anhören und zum Herunterladen. Selbiges habt ihr natürlich gerade gemacht, wenn ihr mich hört. Und dafür möchte ich mich erstmal bedanken. Und wie ihr schon in unserem Überschrift lesen könnt, Podcast Doppelpunkt Episode 1 minus Urlaub bzw. Italien 2013, geht es diese Woche um meinen Urlaub, den ich verbracht habe mit meinen Eltern in Italien. Besser gesagt, der erste Tag. Ich fange mal so an. Wir sind mit Sieghard Reisen gefahren, von Deggendorf weg. Und dann sind wir nach München, in der Nähe von München, mehr nach München schon, gefahren, sind dann in einen größeren, schöneren, besseren Bus umgestiegen, denn der andere fuhr nur zum Gardasee und wir mussten natürlich am Gardasee einen Zwischenstopp machen, um nach Süditalien zu kommen. Und der erste Tag sah wie folgt aus: Wir sind eingestiegen, ich rede jetzt ab München, und es ist natürlich erstmal das grobe Kennenlernen. Hallo, wer bist du? Ich bin der Blablabla. Und dann ging es ab zum Gardasee. Ja, ich würde mal sagen, gute 8-9 Stunden Fahrt. Wenn es hochkommt, 10. Wir hatten natürlich auch einige Pausen an den Raststätten, konnten unter anderem bei McDonald's essen gehen, wo das letzte mehr oder weniger McDonald's essen, was wir in der nächsten Zeit bekommen werden. Zur Ergänzung, wir fuhren am 5. August weg und sollten am 14. August, am Mittwoch, wieder kommen. Und ich spule mal weiter, also wir sind jetzt am Gardasee angekommen. Natürlich das Erste, was man gleich gemacht hat, seine Tasche aufs Zimmer. Zur Ergänzung, wir hatten ein 4-Sterne-Hotel. Badesachen angezogen, Badehose und gleich rein in den Pool. Natürlich ein bisschen kalt, aber bei dieser Hitze, gut 30 bis 40 Grad, macht das jetzt nicht so einen großen Unterschied. Nach der abkühlenden Erfrischung wurde da natürlich erstmal ein bisschen das Zimmer eingerichtet. Ich sag mal so für morgen oder auch für abends die Bekleidung zusammengestellt. Aber man lebt ja eigentlich im Urlaub meist nur aus dem Koffer, was natürlich bei einer Zwischenübernachtung sehr sinnvoll ist. Und viele kennen das ja, die Kosmetiktasche, wo man ja Zahnputzzeug, Deo-Spray, was der Kuckuck alles, was man braucht, drin hat. Da stellt man sich natürlich gleich hin. Da muss man ja nicht alles wieder ausräumen. Und ja, es gab eine Dusche, es gab ein normales WC, ein normales Klo und ein Bett gab es. Es gab einen Fernseher mit deutschem Programm. Wo wir aber noch am Gardasee sind, ist das jetzt nicht unbedingt die größte Überraschung. Und ja, danach habe ich mir noch ein bisschen auf Sat.1 Castle angesehen. Eine gute Serie, kann man nur empfehlen für Leute, die auf Krimis stehen. Und dann ging es ab zum Abendessen. Also es gab Hähnchen, das weiß ich noch. Bestand auch irgendwelche Nudeln. Also das Essen war super. Zuvor gab es noch ein Buffet. Und ja, dann gingen wir noch ein bisschen in Riviera, waren wir stationiert, gingen wir noch ein bisschen herum in der Stadt. Ein bisschen am See. Ich kaufte mir noch ein Eis und ja, wir sahen schon einen Wein, den wir unserer Nachbarin, die auf unsere Katze aufgepasst hat, mitnehmen konnten. Den holten wir dann am letzten Tag. Dann ging es weiter, beziehungsweise erstmal in die Haia. Danach gab es ein schönes, ausgewogenes Frühstück mit einem schönen Buffet mit sehr vielen Semmeln. Wohl auch die letzten, die wir in diesem Urlaub dann vorläufig zu essen bekommen. Und ja, das Buffet war vorzüglich. Und die Koffer wurden natürlich schon vorher nicht bekackt, sondern gepackt. Und Natürlich das letzte Zeug, was man noch heraus hatte, musste man natürlich auch noch einpacken. Und dann ab in den Bus und Vorbereitung auf eine gut 11-stündige Fahrt in die Nähe von Neapel, besser gesagt Castel Volturno. Ja, im Laufe des Urlaubs wurde dieser Urlaubsort dann auch als Castel Volmüllo bezeichnet, nicht zu Unrecht. Die Fahrt war sehr unspektakulär, natürlich wieder eine Gelegenheit, sich gegenseitig besser kennenzulernen, aber ja, es war natürlich 11 Stunden Busfahrt, das ist jetzt nicht das Spannendste in der Welt, wie man sich vorstellen kann. Es ging straight down to South Italy. Natürlich ein Kulturschock, wenn du von Norditalien, vom Gardasee, durch das ganze, wirklich ganze Italien fährst und dann überall schon, ja, diese Häuser allein schon. Überall fällt der Putz herunter. Jedes Haus ist irgendwo beschädigt. Sogar die Autos haben Dellen, haben eine kaputte Stoßstange und keinen interessiert es. Na gut, wie die fahren, man betitelt es ja als italienisch fahren. Das ist, ja, die haben eigentlich meist gar keine Rücksicht auf andere, geschweige denn Vorfahrtsregelungen. Und Ampeln sind da echt Mangelware. Sprich, du, es ist einfach das Recht des Stärkeren. Wer schneller ist, wer zuerst fährt, der darf. Weil der andere wird schon nicht da hineinfahren. Und wenn, ja, dann wird halt das, ja, mei, dann sagen sie halt, komm, gib mir 300 Euro, das reicht für die Stoßstange. Ja, die Italiener sind da sehr unbeschwert. Sie sagen ja auch zu den Deutschen, wir halten zu sehr an Regeln, sind sehr pünktlich, sind sehr aufgeräumt. Also das unterscheidet dann doch wieder mal die Deutschen von den Italienern. Geschweige denn vom fußballischen Aspekt, auf den ich jetzt nicht zu reden oder zu sprechen kommen möchte. So, wir sind jetzt in Süditalien angekommen. Du fährst durch diesen schönen Ort. Jetzt kommen die erst einmal, ja, Häuser. Ich möchte es nicht mal Häuser nennen. Baracken kommen dir entgegen. Die ganzen, wie nennt man da, wie ist jetzt der politisch richtige Ausdruck? Ich sag mal, die ganzen Dunkelhäutigen. Unsere Reisebegleitung hat uns erklärt, selbige sind meist Flüchtlinge aus Afrika. Es kommen ihnen dann natürlich auch viele andere entgegen. Und wenn ich dann schon mal drei Autos vorne, ein Mann, ein Auto anhält und kostenlos, beziehungsweise nicht kostenlos, aber seine Dienste zum Putzen anbietet und dir noch ein Päckchen Taschentücher verkaufen möchte, dann weißt du, du bist hier definitiv richtig. Es ging dann weiter durch den ganzen Ort. Überall lag Müll. Da frage ich mich, haben die überhaupt eine Müllabfuhr? Geschweige denn irgendjemanden, der den Müll wegräumt? Oder eine Mülldeponie? Also da liegen dann die ganzen Bündel voll Müll oder einfach, ja, ich sag mal, das Abendessen. Die Italiener essen ja gern ausgewogen zu Abend. Nehmen das dann und schmeißen es auf die Haustür wahrscheinlich. Also das ist dann schon, ach, das ist dann schon, wie schon gesagt, ein Kulturschock, mit dem ist nicht zu spaßen. Also da darf man wirklich froh sein, dass zu Hause bei uns in Deutschland nicht der Müll auf den Straßen liegt, sodass man aufpassen muss, dass man nicht in eine Glasscherbe tritt. Das Hotel war, ja, es hatte leider keinen Pool. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schade. In der Beschreibung stand ja natürlich auch, unser Strand sei ein paar Meter oder in kürzester Umgebung vom Hotel entfernt. Unser Strand war dann gut, ja, 10 bis 15 Minuten Fußmarsch, aber ich sag mal, ja, ist jetzt nicht die Welt. Und der erste Tag bestand natürlich darin, erstmal alles auszupacken. Dann gab es Abendessen. Ich weiß gar nicht mehr, was es gab. Unter der Woche gab es so ein komisches Büffelfleisch-Ding. Fast sowas wie ein Steak. Es gab, Achtung, Achtung, Achtung, in Italien Fischstäbchen. Ja, es gab Fischstäbchen. Ist jetzt nicht gesagt, dass selbe Geschlecht waren. Nein, die waren sogar recht gut. Aber Fischstäbchen in Italien. Zur Anmerkung, wir bekamen keine einzige Pizza in diesem Hotel. Wir mussten uns eine Pizza selber kaufen. Beziehungsweise mussten sehen, wo wir eine Pizza herbekommen. So, dann gab es Abendessen. Ja, mehr war überhaupt nicht möglich, denn Der Ort bot nicht viel. Man konnte hier nicht einfach mal in die Altstadt gehen, weil es keine gab. Und wenn, dann will man da wirklich nicht rein. Der zweite Tag bestand darin, einen Badeaufenthalt zu verbringen am Strand. Erstmal wurde geguckt. Angeblich soll es einen Shuttlebus geben, einen Shuttle-Dienst. Dieser kam leider nicht zustande. Wir mussten dementsprechend zum Strand laufen. Ja, dies erstreckte sich etwas mühsam. Man musste sich natürlich erst durch den Verkehr bahnen. Wenn du dann über den Zebrastreifen gehst, dann fahren natürlich die Autos noch auf 3 Meter heran und bremsen, wie verrückt. Also ein bisschen Hirnrissig schon. Dann ging es ab zum Strand, ja, beziehungsweise ans Meer. Also wenn man ein paar Jahre, wie ich schon lange kein Meer gesehen hat, ist es natürlich schon schön, wieder sich ans Meer zu begeben. Unser Meer war jetzt sehr, sehr von Algen geprägt. Also wenn du da reingingst, dir schwommen schon die ersten Algen entgegen. Na, super. Der Strand war okay. Links davon war der öffentliche Strand, da musstest du nichts zahlen. Aber da war natürlich so, der Italiener ging picknicken, der Italiener ging, das Picknick blieb da. Wahrscheinlich noch samt Geschirr und samt Messer, Gabel, was man eben so braucht. Also, das ist wirklich kein Zustand. Einfach irgendwie, weiß ich nicht, eine Schaufel, wie man es bei uns eine Schneeschaufel kennt, einfach mal durchgehen und alles auf einen Haufen, aber die machen ja nichts. Dann natürlich, man kennt sie, die großen Gebäudekomplexe, die großen Hotels, wahrscheinlich 6-Sterne-Hotel oder so, so mehrere im gleichen Schema nebeneinander gebaut, allesamt leer. Ja, da wohnen bestimmt jetzt solche Obdachlosen oder sowas drin. Oder Leute, die sich keine anständige Wohnung leisten können. Dann von außen sah das Hotel sehr bescheiden aus. Es fiel überall der Putz herunter. Man hatte schon Angst, dass es nicht ineinander zusammenbricht. So muss man das schon betiteln. Ja, man hätte hier natürlich sehr viel Geld rausholen können. Natürlich 3 Meter zum Strand. Super. Aber nein, lieber nicht. Lieber lassen wir alles verkommen. So gut 50 bis 100 Meter sah man dann wieder ein paar neuere Hotels, aber nicht in unserer Umgebung vom Strand. Der Strandtag war eigentlich recht schön. Das Unschöne war natürlich, ich erlitt einen heftigen Sonnenbrand auf Nase, auf der Stirn, im Rücken, auf der Schulter, auf der Brust und ja. Und wer schon mal einen heftigen Sonnenbrand gehabt hat, kann sich vorstellen, das ist nicht schön. Ja. Dann ging es wieder zurück in die Haia nach dem Abendessen und ja, Frühstück. Und dann kam schon der erste Ausflug, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, dürfte das. Genau, das war so. Das war nämlich der Vulkan. Das ist mir der Name entfallen. Der Vulkan heißt Volturno, genau. Nein, das war ja unser zuletzt. Jetzt google ich das mal. Auf jeden Fall gingen wir dann auf den Vulkan. Also Vulkan Süditalien, Neapel. Und der hieß, nennen Sie mir natürlich Italiens Supervulkan. Ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich das nicht weiß, aber ja, da haben wir ihn ja schon. Ja, jetzt. Ist das natürlich. Ich würde jetzt gern wissen, wie dieser Vulkan heißt. Ach, ich schaue einfach mal auf meinem Käppi nach, das ich mitgenommen habe vom Vulkan. Da steht es natürlich drauf. Also, dieser Weg bestand natürlich schon aus gut einer Dreiviertelstunde Fußmarsch. Natürlich mit Sonnenbrand und ja, herunterstrahlender Hitze ist das natürlich nicht so schön. Man kann sich vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt die Situation ist, in die man sich hineinversetzen möchte. Gut, unser Vulkan hieß Vesuv. Ein Vulkan, der seit, ja, der sogar schon in der Bibel vorkommt. Pompeji, der Ort, der betroffen war. Und Vesuv ist laut den Experten eigentlich überfällig. Sprich, er sollte ja schon längst ausgebrochen sein. Da möchtest du natürlich nicht in Neapel leben, denn man hat gesehen, die rote Zone, sprich alles herum um den, oder ein paar Kilometer um den Vulkan, wurde natürlich noch mehr bebaut. Was soll man denn anders machen? Natürlich, wenn der Vulkan ausbricht, er bricht nicht aus, er explodiert. Da kann man sich vorstellen, welches Ausmaß an Verwüstung da vorliegen darf. Denn erstmal wird die ganze rote Zone betroffen sein und ja, man sollte versuchen, doch dann schnell mal zu evakuieren. Es besteht natürlich ein Evakuationsplan. Ich bezweifle aber, dass der richtig funktionieren wird, denn Panik wird wohl ausbrechen und wenn man jetzt nicht unbedingt 2 Wochen vorher den Ausbruch des Vulkans vorhersehen kann, stellt das dann doch ein großes Problem dar. Der Blick auf Neapel, Teile Neapels, war super. Also das muss man wirklich mal gesehen haben. Ich würde jedem empfehlen, der in die südlichen Regionen von Italien kommt, auf jeden Fall diesen Besuch, diesen Vulkan sich anzusehen. Und von innen sah der Krater natürlich jetzt aus wie, weiß ich nicht, sehr langweilig. Ihr könnt euch ja ein Foto ansehen. Ich lese mal die Adresse vor. prof95.wordpress.com/2013/. Obwohl, ja, das ist jetzt eigentlich, kann sich ja noch ändern. Ihr sucht einfach auf meiner Seite prof95.wordpress.com nach Podcast. Ja, da dürftet ihr das finden. Und ja, der Krater sah natürlich nicht atemberaubend aus. Ihr findet Bilder auf meinem Blog und ja, aber man soll es ja mal gesehen haben. Dann ging es runter. Der Sonnenbrand, der sagte schön Hallo. Es ging runter wieder zum Bus. Dann ging es nach Pompeji. Da war es noch schlimmer, da war es noch heißer. Das war eine, ja, ich, leider habe ich keine Bilder gemacht, aber ich schaue mal, ob ich bei Google irgendetwas finde. Eigentlich nur noch Ruinen, aber man hat uns gezeigt, wie die Pompeianer lebten. Man hat uns zum Beispiel eine Bäckerei gezeigt, ein Fastfood-Restaurant in Anführungsstrichen, ein prunkvolles Haus, so etwas wie ein Marktplatz, fast so etwas wie eine Kirche. Und ja, man hat uns ein Freudenhaus gezeigt. Zur Anmerkung, hier fand die Freude auf Steinbetten statt. Da ging es hart her. Ja, und war schon interessant, aber natürlich die Hitze, ja, macht uns sehr, sehr zu schaffen, allen eigentlich. Denn wenn man keinen Sonnenbrand hatte, schwitzte man trotzdem wie Sau. Und unser Führer, der Antonio, der hatte eine lange Hose an. Viele Italiener und Italienerinnen hatten hier etwas längere Kleidung an, wie wir vermuteten. Denn denen war natürlich bei 30 Grad natürlich kalt. Das ist ja nicht so warm. Und sehr interessant, die Führung. Also man soll es auch mal gesehen haben, der Schmerz des Sonnenbrands ist jetzt natürlich wieder vorbei. Nur ein temporärer Schmerz, aber wenn man daran denkt, ja zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Bergsteiger, der hat natürlich auch ein paar körperliche Anstrengungen, jetzt fast mich schon die Wörter, der muss natürlich auch den Berg raufgehen, aber wenn er oben ist, freut er sich dann. Also der ganze Schmerz ist dann irgendwo wieder berechtigt. Der dritte Tag, beziehungsweise der nächste Tag war dann natürlich ein Badetag. Also das Schönste würde ich mal meinen, denn die Wellen kamen über dich herüber. Da musst du natürlich nicht viel schwimmen, einfach reingehen und die Wellen treiben dich. Das war dann, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich mir keinen Sonnenbrand mehr geholt, nur der an der Stirn war sehr heftig schon. Der nächste Tag war dann ein Ausflug auf die Insel Ischia. Ischia, muss man sagen, eine Insel, das beschreibt es sehr gut. Die Insel wird in ein paar Jahrzehnten untergehen. So, jetzt klingelt mein Handy. Machen wir das mal auf leise, denn es soll ja nicht stören. Dann Ischia, da bekamen wir eine Rundfahrt. Die Zeiteinplanung war sehr schlicht. Wir hatten fast keine Freizeit. Wir gingen natürlich in eine, ganz oben an der Spitze fast schon, in ein Restaurant. Und dass die Fremdenführerin wahrscheinlich immer gehen wird, das wird wahrscheinlich so ausgemacht sein. Dann gingen wir noch ein bisschen ja, herum, da war jetzt nicht unbedingt so viel. Die Busfahrt war schon sehr interessant, aber ich hätte gern mehr Freizeit gehabt. Also Ischia kann man sich schon mal ansehen, aber der Konkurrent Capri, muss ich sagen, gewinnt hier natürlich in allen Belangen. Dann der nächste Tag war wieder ein Badetag, normales Wasser, ganz normal, keine Wellen. Da hat sie sich auch aushalten lassen können. So. Natürlich ein Problem, die Muscheln am Strand. Und ich habe schon eine schlechte Vorerfahrung mit Muscheln. Ich beschreibe das mal so. Unten am Fuß. Wenn du auf eine Muschel drauf trittst, tut das ja eigentlich weh. Und wenn du auf eine Muschel, die gerade steht, drauf trittst, dann haust du dir die Muschel eben ins Fleisch. Genau das ist mir mal im Urlaub passiert. Deshalb habe ich meine Gummischuhe, die ich mir gekauft habe, da mir meine anderen Schuhe im Ischia hinten sehr unbequem waren, habe ich diese gekauft und habe diese dann gleich am nächsten Tag am Bodytalk angezogen. Sprich als Schutz gegen die Muscheln. Und ja, dieser Tag war sehr schön. Nur fing es dann ja fast zu regnen an. Man muss sagen, in Ischia, glaube ich, ja, da fing es auch zu regnen an. Also da ging wieder dann einen schönen Teil der Stadt auch. Und den besten Orangensaft, beziehungsweise die Fruchtbombe, Orangensaft und Zitrone, wenn mich nicht alles täuscht, plus ein wenig Eis, habe ich da getrunken. Also, ja. Einfach mal irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, aber macht einfach mal eine Reise mit da, das lohnt sich. Vielleicht ist das Hotel und die Urlaubsort nicht toll, aber die Reise lohnt sich dennoch. Vor allem wegen der Fruchtbombe. Badetag. Stichwort Regen. Ischia hat sehr geregnet, aber warmer Regen, war sehr angenehm. Hier hat es nicht geregnet, zum Glück. Dann sind wir zurück ins Hotel und ja, hat man ja auch nicht mehr viel gemacht. Dann der letzte Tag war Capri, die Insel Capri. Erstmal ein bisschen mit dem Bus herumgefahren. Dann erstmal mit dem Boot nach Capri. Wir sind auch nach Ischia mit einem Boot gefahren, beziehungsweise mit einer Fähre. Natürlich, wenn du nach Capri kommst, das blaue Wasser, türkis hier schon, macht natürlich sehr viel Eindruck. Wenn du dir dann das ansiehst, alles, die ganzen Yachten, eine größer wie die andere und keine kannst du dir leisten, dann weißt du, ja, hier ist es teuer. Natürlich, wenn Marken wie Gucci, Handtaschen und viele andere vertreten sind, wird das kein billiger Spaß. Wir sind dann mit dieser Fähre rübergefahren, sind dann mit dem Bus ein wenig weitergefahren. Dann erstmal in die Stadt, nach Ana Capri nannte sich das. Ja, wir bummelten ein bisschen in der Stadt, holten uns was zu essen. Das war die einzige Pizza in dem Urlaub, die wir bekommen hatten. Und die war richtig gut, muss ich sagen. Das war Pizza Margherita mit irgendetwas, ich glaube Salami oder so noch drauf. Wir sahen uns ein paar, dann die Inselrundfahrt, glaube ich, war zuvor schon. Wenn mich nicht alles täuscht. Und die Inselrundfahrt war wirklich, also mit dem Boot, die war wirklich super. Da habe ich auch viele schöne Bilder geschossen, wie zum Beispiel unser Titelbild, das ihr seht, das ist ein Teil Capris, glaube ich. Und obwohl, das ist sogar der Teil, wo wir dann hin sind, wo wir angelegt haben. Und die Inselrundfahrt war wirklich super. Man hat die blaue Grotte gesehen, man hat sogar die grüne, in Anführungszeichen, die grüne Grotte gesehen. Also es gab sehr viel zu sehen. Es gab einen Bogen, ich glaube, Glücksbogen, keine Ahnung. Wenn man sich da küsst, bleibt man angeblich auf ewig zusammen. Ja, Entschuldigung, ich musste kurz mal gähnen. Und ja, das war eine sehr schöne Erfahrung. Dann kam so ein bisschen mit dem Bus hin und her. Wir saßen uns öfters hin. Ich trank eine Cola zum Beispiel und ja, der Blick einfach, wenn du Leute siehst mit schönen Gucci-Handtaschen und einem schönen Kleid. Und ja, da weißt du, hier gehörst du eigentlich nicht hin. Bist nur ein Urlauber. Dann war der Tag auch wieder vorbei. War ein sehr schöner Tag zwischen den Reichen und Schönen, wie man hier so sagt. Und ja, ich würde sagen, Capri ist wirklich toll. Also wenn ihr die Chance habt, auch nur nach Capri zu kommen, macht es. Capri ist wirklich eine Stadt, die muss man gesehen haben. Also Capri ist wirklich toll. Dann kamen wir nach Neapel zurück. Dort wurde uns der Mythos erklärt, weshalb alle Autos so beschädigt sind. Denn wenn du einmal etwas richten lässt, fährt ja am nächsten Tag wieder jemand rein. Also dann brauchst du es erst gar nicht reparieren. Der letzte Tag, ja, war dann die Heimreise zum Gardasee. Dort bekam ich ein vorzügliches Essen. Also, ja, das Blöde war halt, wir hatten nicht viele Tische draußen, die man so zusammenrücken konnte. Wie in Süditalien. Da hatten wir Tische aneinander gerückt und sind natürlich noch bis 10 Uhr abends draußen gewesen. Gardasee war dann nicht mehr so schönes Wetter abends. Und ja, wir gingen nach dem Abendessen, welches Spätzle mit in verschiedenen Sorten war. Dann, zuvor gab es noch ein Buffet. Dann Kaninchen und Nachspeise war, lass mich nicht lügen, Tiramisu. Aber kann auch sein, dass es etwas anderes war. Auf jeden Fall ging es dann noch ein bisschen in der Stadt herum, ein bisschen etwas einkaufen und ja. Abends wurde sich dann von dem Fernseher geschwungen. Ich schlief eigentlich richtig gut, denn ja, in Süditalien hatte ich Nachbarn. Ich sag mal so, die sind die ganze Zeit nicht an den Ausflügen dabei gewesen, auch keinen einzigen Badetag. Sind nur die ganze Zeit im Hotel gewesen und ein bisschen einkaufen in diesem komischen Supermarkt. Und sind dementsprechend lange aufgeblieben. Dieser streckte sich dann in heftige Diskussionen bis um 2 Uhr nachts. Natürlich, ich konnte nicht schlafen, sonst könnte ich euch nicht von diesen Diskussionen berichten. Es wurde darüber diskutiert, ob es Sinn hat, die Karte, die wir bekommen haben, um das Hotelzimmer zu öffnen, einzustecken, um das Wasser fließen zu lassen. Die Karte bedient ja auch den Strom und sonstige Sachen im Zimmer. Und viele andere Sachen. Entschuldigung. Zur Anmerkung, ich nehme diesen Podcast schon sehr früh auf. Und ja, das war eigentlich so das Ganze. Dann gab es natürlich die Heimfahrt. Und ja, die Verabschiedung war ein bisschen, ja, sehr emotional würde ich eigentlich nicht, aber war schon ein bisschen traurig, denn man hat natürlich die ganzen Leute ins Herz geschlossen. Ich habe noch Kontakt mit zwei Mädels, die ich kennengelernt habe. An dieser Stelle schönen Gruß an Corinna und Lisa. Und ja, ich sage mal so, irgendwann wird man natürlich wieder miteinander in Urlaub fahren. Ein paar Leute von dieser Reise kann man natürlich auch getrost zu Hause lassen. Aber an sich eine sehr nette Runde. Sehr nettes, sehr nettes Ausflugs. Teilhaberschaft. Und ich habe jetzt den Bewertungsbogen ausgefüllt. Alles war super, bis auf die Lage des Hotels und oft auch den Service. Aber mein Gott, das Hotel, irgendwann erinnert man sich eh nicht mehr dran. Und man erinnert sich an die schönen Ausflüge, die schöne Zeit. Vesuv, Pompeji, Badeausflüge, Capri, Ischia, den ganzen Zeug. Deshalb ist man auch im Urlaub dabei. Gut, das war ja dann eigentlich auch alles, was ich zu sagen habe. In einer 5-Sterne-Bewertung würde ich ja fast schon 4 Sterne geben. Eben dieser eine Sternabzug für die Lage. Aber ja, der Urlaub war super. Ich empfehle auch jedem, der noch Ferien hat und noch zur Schule geht, anfangs der Ferien in den Urlaub zu fahren. Denn dann hat man auch alle Ferien. Und wenn man Ende des Urlaubs oder Ende der Ferien in den Urlaub fährt, dann fiebert man natürlich hin und lebt so die vorherigen Wochen so, ja, fast gar nicht mehr richtig. Also, wann geht's denn bald in Urlaub? Also dementsprechend kann man nicht nur empfehlen, einen Urlaub nach Süditalien zu unternehmen, vor allem auf Capri. Und ja, ich finde eigentlich auch Busunternehmen sehr gut, denn man lernt viele Leute kennen und ist nicht alleine. Der Gardasee natürlich auch etwas Schönes. Und ja, der Urlaub hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte mich auch irgendwie bedanken bei Seacard Reisen, falls sie das, keine Ahnung, irgendwie hören, dass sie diese Reise gemacht haben im September. Jetzt bald geht es ja auch wieder runter. Also wer noch mitfahren möchte, ich weiß nicht, ob noch Plätze frei sind, denn über 50 Leute, die passen ja nicht mal in unser Hotel, in das wir waren. Die müssen dann umgesiedelt werden. Also eine Frau, der Busfahrer und die Reisebegleitung wurden auch öfters umgesiedelt, was natürlich auch eine Schande fürs Hotel ist. Also man kann doch nicht einfach, weil eine andere Gruppe größer ist als unsere, 3 Leute von uns wegnehmen. Die waren dann in 3 verschiedenen Hotels und ja, sehr viele verschiedene Zimmer bekommen. Gut, dass mir das nicht passiert ist. Also, ich kann empfehlen, macht diese Reise nach Süditalien, schaut euch Capri an, schaut euch Ischia an, geht auf den Vesuv rauf und schaut euch auch Pompeji an. Badetage kann man natürlich beliebig machen, wie man will. Man kann natürlich 4 Wochen machen, auch nur, sagen wir mal, 6 Tage. Na gut, 4 Tage braucht man wieder für die Fahrt. Das darf man nicht vergessen. Gut, dann möchte ich mich hier bedanken, dass ihr zugehört habt. Der nächste Podcast kommt bestimmt bald. Dies war Episode 1. Und ja, mich findet ihr auf, jetzt schaue ich eben mal, auf Facebook findet ihr mich unter Probst95, ebenso bei Twitter @Probst95. Den Blog hier findet ihr bei Facebook unter Probst Blogcast, ebenso bei Twitter. Und ja, über mich findet ihr etwas auf about.me/Probst95. Gut, das war dann alles, was ich zu sagen habe. Hört natürlich auch in den Podcast von der SC Zwiesel Fankurve rein, der bald kommt, nämlich Forza SC, der Podcast. So, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich. Muss sagen, ein schöner Urlaub war es. Ich würde es nochmal machen. Muss man natürlich nicht, hat man schon alles gesehen. Aber wenn man mir es kostenlos bzw. kostengünstig anbieten würde, ich würde nicht Nein sagen. Und damit schönen Resttag bzw. Restdienstag. Ist jetzt nicht so schön draußen bei uns. Also es hat schon sehr viel geregnet und gewittert. Ein Kontrast ist natürlich schon da. Also das Wetter in Italien 30 bis 40 Grad, bei uns eben nur noch läppische 20 bis sogar fast schon 15 Grad. Ja, da denkt man sich, wäre ich doch lieber in Italien. Und mit diesen Worten sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.